Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Um eine neue Gesellschaft errichten zu können, müssen neue Menschen geschaffen werden. Anka verlangte von mir, dass ich aufhörte, ich selbst zu sein. Ich selbst sein, das hieß konterrevolutionär sein. Bei einem Genozid geht es nicht nur um den Tod. Damit zerstört man die Identität der Menschen, ihre Persönlichkeit, ihre Geschichte. 1.800.000 Tote auf 7,5 Millionen Menschen. Da weiß man, das sind viele Tote. Aber gleichzeitig sagt die Zahl gar nichts. Deshalb muss man den Menschen ein Gesicht geben. Das sind nicht nur 1.800.000 Tote, sondern 1.800.000 verschiedene Menschen, Geschichten, Lieben, Familien. Ritipan kommt aus Kambodscha. Er hat das Regime der Roten Khmer überlebt. 3 Jahre, 8 Monate und 20 Tage. Ihre Herrschaft soll eine Revolution sein gegen den Kapitalismus. Die Roten Khmer wollen die Menschen zu perfekten Sozialisten erziehen und eine Gesellschaft schaffen, in der alle gleich sind. Tatsächlich schaffen sie ein Regime voller Paranoia und Gewalt, das fast 2 Millionen Menschen das Leben kostet. Geliebte Brüder, Schwestern, Arbeiter, Studenten, Lehrer und Funktionäre. Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Es ist Zeit, sich aufzulehnen und Phnom Penh zu befreien. 1975. Kambodscha ist ein Land im Kriegszustand. Schon seit 5 Jahren tobt der Bürgerkrieg. Nach einem Putsch gegen den König kommt eine Regierung ins Amt, die mit den USA zusammenarbeitet. Es ist die Zeit des Vietnamkrieges. Auf der Suche nach den kommunistischen Kämpfern nehmen die Amerikaner auch Kambodscha unter Beschuss. Die Bomben radikalisieren viele Menschen. Im Hinterland formiert sich der Widerstand gegen die USA und die proamerikanische Regierung. Die Kämpfer leben spartanisch, in Bambushütten, eine zusammengewürfelte Truppe mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen. Man nennt sie Rote Khmer. Rot wegen der kommunistischen Einstellung, Khmer wie die Volksgruppe. Viele schließen sich ihnen auch aus Verzweiflung an, sagt Daniel Bultmann vom Institut für Asien- und Afrikawissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die meisten waren auch sehr jung, Jugendliche eigentlich zwischen 14 und 16, die diesem Aufruf dann gefolgt sind. Oft auch aus Perspektivlosigkeit, weil die Wirtschaft zusammenbrach, weil dann in ihren Dörfern natürlich auch die Schulen nicht mehr offen waren und sie eigentlich keine Alternativen sahen, als sich den Roten Khmer anzuschließen. Auch der abgesetzte König ruft dazu auf, die Roten Khmer zu unterstützen. Er ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Die Roten Khmer sind früher seine Feinde gewesen. Doch nun kämpft er mit ihnen gemeinsam gegen die Amerikaner und die proamerikanische Regierung. Schlimmer als zu Kriegszeiten kann es unter den Roten Khmer gar nicht werden, glauben viele Kambodschaner. So auch der Überlebende Ritipan. Die Roten Khmer schienen fortschrittlich zu sein. Wir dachten, sie würden frischen Wind bringen, mehr Gerechtigkeit für die Armen. Wir aus der Mittelklasse haben den Worten der Roten Khmer geglaubt. Das war verführerisch. Wir hatten erst eine Monarchie, dann eine republikanische Regierung. Dann haben wir uns gesagt, warum nicht die Sozialisten? 17. April 1975. Die meisten Kambodschaner ahnen nicht, dass dieser Tag ihr Leben verändern wird. Auf Trucks und Fahrrädern rücken die Roten Khmer in Phnom Penh ein, die Hauptstadt Kambodschas. Anfangs strömen die Stadtbewohner auf die Straßen, wedeln den Truppen mit weißen Taschentüchern zu. Viele davon sind Teenager, nicht viel größer als ihre AK-47. Sie tragen Gummisandalen und grüne oder schwarze Uniformen. Später wird man sie deshalb Krähen nennen. Die Euphorie verwandelt sich bald in Angst. Die Roten Khmer lassen übers Radio verkünden, die alte Regierung sei gestürzt. Ihre Anhänger werden erschossen oder mitgenommen. Ein Radkurier erinnert sich, so das Dokumentationszentrum Kambodscha. Plötzlich feuerten sie in die Luft und befahlen den Leuten, die Stadt zu verlassen. Sie sagten, das sei wegen der amerikanischen Bombardierung. Wie alle anderen bin ich um 10 Uhr hastig aufgebrochen. Auf der belebten Straße hörte ich die Stimmen von Menschen, die nach ihren Eltern und Verwandten suchten, und die Stimmen hungriger Kinder, die nach Essen fragten. Die Roten Khmer beschlagnahmten das Eigentum. Wer sich weigerte, wurde getötet oder weggebracht. Mitten im April, dem heißesten Monat, muss die Bevölkerung die Stadt verlassen. Etwa 2 Millionen Menschen. Ausnahmen werden nicht geduldet. Die meisten haben keine Ahnung, was vor sich geht. Man sagt ihnen, sie könnten in ein paar Tagen zurückkehren und bräuchten nicht einmal die Haustür abzusperren. Man müsse die Stadt evakuieren wegen der Bombardierungen und um eine Hungersnot zu verhindern. Doch das ist nur Taktik. Jedoch war der Plan eigentlich, wie man aus den internen Dokumenten herauslesen kann, dass sie befürchteten, dass sie die Städte nicht kontrollieren können, weil sie aufgrund der politischen Stimmung in den Städten eher antikommunistisch eingestellt waren und sich fürchten, dass da sozusagen konterrevolutionäre Kräfte sich gegen das Regime wenden könnten. Und sie hatten einfach ein Kontrollproblem. In den Augen der Roten Khmer ist die Stadt ein Einfallstor für den Kapitalismus, ein Parasit, der sich vom Land ernährt. Die Roten Khmer haben im Dschungel gelebt. Das städtische Leben kennen sie nicht. Berichten zufolge versuchen einige in Phnom Penh aus Toilettenschüsseln zu trinken und Zahnpasta zu essen. Sie fühlen sich den Stadtbewohnern überlegen, die sie für verweichlicht und korrumpiert halten. Der französische Priester François Ponchot schreibt in seinem Buch Cambodge, Annie Zero, ein Kader habe zu ihm gesagt: Die Stadt ist böse, weil Geld in der Stadt ist. Menschen kann man erziehen, aber Städte nicht. Indem sie beim Aussäen und Ernten schwitzen, werden die Menschen den echten Wert der Dinge lernen. Sie glaubten, dass sie sozusagen diese verblendete Bevölkerung, die den Rest des Landes und die arme Landbevölkerung ausbeutet, dass sie die zur Umerziehung aufs Land bringen müssen, damit sie in den Reisfeldern dann sozusagen den sozialistischen Lebensstil lernen. Das neue Kambodscha heißt Demokratisches Kampuchea. Kontrolliert wird es von einer Partei, die erst 2 Jahre später zugibt, überhaupt zu existieren. Anka nennt sie sich, die Organisation. Die Roten Khmer schaffen Geld und Privateigentum kurzerhand ab, verbrennen imperialistische Bücher, sprengen die Nationalbank in die Luft. Alles Symbole des Kapitalismus. Krankenhäuser, Schulen und Universitäten werden geschlossen. Brutstätten des Imperialismus. Die Imperialisten, das sind Mitarbeiter der alten Regierung. Verdächtig sind auch Menschen vietnamesischer Herkunft. Vietnam gilt als Erzfeind Kambodschas. Die Bevölkerung kann mit dem Sozialismus allerdings nicht viel anfangen. Eine industrielle Revolution hat es im Land nie gegeben. Es gibt statt Fabrikarbeitern vor allem Bauern. Viele davon besitzen selbst etwas Land. Der Rückhalt für die Roten Khmer ist gering. Die Kambodschaner waren definitiv nicht sozialistisch gesinnt. Und die Roten Khmer, denen war das auch bewusst. Also am Anfang und auch später hielten sie sich mit sozialistischer und kommunistischer Propaganda stark zurück. Man wusste zwar, dass es natürlich eine kommunistische Bewegung ist, aber sie konzentrierte sich bei ihrer Öffentlichkeitsdarstellung mehr auf den König und auf den Kampf gegen den Imperialismus. Es dauert eine Zeit, bis die Roten Khmer ihre Gesinnung preisgeben. Der König wird bald unter Hausarrest gestellt. Die Roten Khmer planen nicht nur einen großen Sprung nach vorne, wie in Chinas Kulturrevolution, ein supergroßer Sprung soll es werden. Kambodscha soll sich in einen modernen Staat verwandeln. Die Roten Khmer wollen keinen primitiven Steinzeitkommunismus, wie immer behauptet wird, in dem alle Menschen Bauern sind. Mit einem 4-Jahres-Plan wollen sie eine moderne Agrarproduktion und später eine Industrie schaffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Reis. Wenn wir Wasser haben, haben wir Reis. Und wenn wir Reis haben, dann können wir alles haben. Stahl, Fabriken, Energie und Traktoren. Den Reis wollen die Roten Khmer etwa nach China exportieren und dafür Waffen und Geräte einführen. Arbeiten für diesen Traum soll die Bevölkerung, als Bauern, auf dem Feld, in Arbeitsgemeinschaften, den Kooperativen. Das Vieh, das Land, sogar Pflug und Harke gehören jetzt nicht mehr dem Einzelnen, sondern allen. Frühmorgens weckt ein Gong die Menschen, die mit leerem Magen arbeiten. 12 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Felder bestellen, düngen, aussäen, ernten. Oft stehen die Menschen bis Mitternacht auf den von Feuern erhellten Reisfeldern. Riti Pan, Sohn eines Schullehrers, hatte zuvor nie auf dem Land gearbeitet. Als ich im Arbeitslager angekommen bin, das war, als würde ich Ihnen jetzt sagen, gehen Sie zum See und fangen Sie mal mit bloßen Händen einen Fisch. Das schaffen Sie nicht. Das ist das Gleiche, als würde man mir sagen, jetzt bauen wir Reis an. Ich weiß nicht, wie das geht. Die Grenzen der Natur und der menschlichen Leistung sind der Führung egal. Das Land ist vom Krieg verwüstet und die Böden in Kambodscha bringen ohnehin verhältnismäßig wenig Ertrag. Die Roten Khmer lassen quadratische Reisfelder anlegen, die das Land wie Schachbretter überziehen. Um die Produktion außerhalb der Regenzeit anzukurbeln, legen sie Bewässerungssysteme an. Der 4-Jahres-Plan sieht ambitionierte Erträge vor. Jeder Hektar soll 3 Tonnen Reis erbringen. Und die Abgaben werden immer weiter erhöht. Es war absolut unrealistisch. Die Produktion war zuvor schon bestenfalls 1/3 davon. Und sie brach natürlich auch aufgrund des Krieges ein. Aber die Roten Khmer glaubten, durch so eine industrialisierte Landwirtschaft das schnell erreichen zu können. Und sie bekamen auch aus ihren Zonen oft noch Berichte, dass das auch möglich wäre. Denn die Kader haben selbst Angst davor, in Verdacht zu geraten. Wer zu wenig Reis abliefert, gilt schnell als konterrevolutionär. Deshalb geben viele Kader fast alles ab, was sie haben. Reis für die Dorfbewohner bleibt oft keiner übrig. Das hatte auch einen paradoxen und grausamen Effekt, weil eigentlich genug Reis da gewesen wäre, dass also zumindest nicht so eine desaströse Hungersnot ausbrechen müsste, wie sie dann ausgebrochen ist, wenn man nicht den ganzen Reis dann in Lagerhallen gebracht hätte für den Export. Was auch für die Opfer ein grausamer Umstand war natürlich, weil sie dann oft gesehen haben, dass eigentlich ganz viel Reis da war und natürlich nicht verstehen konnten, warum sie dann aber hungern mussten. Wie viele Menschen unter dem Regime der Roten Khmer gestorben sind, ist schwer zu sagen. Schätzungen liegen zwischen 700.000 und 2 Millionen. Der Großteil stirbt an Hunger, Erschöpfung oder Krankheiten. So auch Riti Pans Familie. Hunger und Krankheit sorgen sehr schnell dafür, dass sie ihre Würde verlieren. Stück um Stück. Man entmenschlicht sie. Sie essen alles. Wurzeln, Kräuter, Insekten. Auf einmal sind sie kein Mensch mehr. Es ist schwer aufzubegehren, wenn man seine Würde nicht mehr hat. Deshalb ist das Erste, was man in totalitären Systemen den Menschen auferlegt, der Hunger. Man behandelt die Menschen schlecht. Schlechter als Tiere. Ankar geht es um den Umbau der gesamten Gesellschaft. Man will den perfekten Sozialisten erschaffen, koste es, was es wolle. Niemand soll mehr an sich selbst denken, sondern nur ans Kollektiv. Es gibt einheitliche Haarschnitte, alle tragen dieselbe schwarze Kleidung, Familien dürfen nicht einmal mehr zusammen essen. Doch manche sind gleicher als andere. Die Roten Khmer teilen die Gesellschaft in Klassen ein, nach verschiedenen Graden der Verblendung. Die Menschen in der Stadt nannten sie neue Menschen, weil sie zur Revolution hinzukommen. Die Menschen auf dem Land waren das Basisvolk der Revolution. Und dieses Basisvolk sollte die neuen Menschen empfangen, um sie in das kommunistische Denken einzuführen und sie umzuerziehen. Die Roten Khmer sagen vielen Traditionen in Kambodscha den Kampf an. Sie attackieren die Religion. Pagoden, Moscheen und Kirchen werden geschlossen. Riti Pan findet, mit der Religion hätten die Roten Khmer auch den moralischen Kompass der Menschen abgeschafft. Der Buddhismus ist vor allem eine Philosophie. In Kambodscha glauben die Leute an Seelen, Geister, an die Kräfte des Guten und des Bösen, in der Natur, in den Bergen, in den Wäldern, im Wasser. Diese Art von Kultur sagt dir, was gut und was schlecht ist. Sie hilft, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn man diesen Glauben abschafft, schafft man auch den Unterschied zwischen Gut und Böse ab. Die Partei bestimmt alles, auch in der Liebe. Anka gibt vor, wen man zu heiraten hat. Bis zur Hochzeit kennen viele nicht einmal den Namen ihres Zukünftigen. Gesang, Tanz und religiöse Zeremonien sind bei der Hochzeit verboten. Schmuck, sogar falscher, gilt als imperialistisch. Um Zeit zu sparen, organisiert die Partei Massenhochzeiten. Kinder werden angehalten, ihre Eltern auszuspionieren. Der Verdacht kann auf jeden fallen. Anka sieht alles. So ein Sprichwort. Anka hat die Augen einer Ananas. Es wirkte willkürlich, wann Menschen abgeholt wurden und warum. Man wusste, dass es auch Spione gibt, oft Kinder, die sich dann hinter Hecken und unter den Häusern oder sonst wo versteckten und die Leute belauschten. Und gleichzeitig wussten sie, dass jegliche Unmutsäußerungen, zum Beispiel bei der Arbeit, wenn man dann sagt, oh, ich bin es leid, hier zu arbeiten, ich kann nicht mehr, dass das dann schnell von parteitreuen Kadern gehört wurde und dazu führen konnte, dass man sozusagen unter Verdacht geriet. Und so fühlte es sich für die Bevölkerung an, dass sie ständig beobachtet wurde und dass sie sich dementsprechend immer zu parteikonform zu verhalten haben. Anka schwebt zwar über allem, doch über die Partei selbst wissen die meisten nichts. Sie hält ihre Identität geheim. Erst 1977 gibt man zu, dass die Kommunistische Partei Kampucheas überhaupt existiert. Bis dahin verbirgt sich die Partei hinter dem Namen Ankar, die Organisation. Das hat was Orwellsches, die Organisation, der große Bruder, über den man eigentlich nicht wirklich etwas weiß. Die meisten Menschen arbeiten in ihrer Kooperative von morgens früh bis nachts auf den Reisfeldern. Was wirklich außerhalb ihrer Kooperative, ihrer Arbeitskooperative geschah, das wussten die meisten nicht. So gut wie niemand kennt den Mann hinter Ankar. Salo Tsar oder Pol Pot, wie man ihn nennt, bleibt gern im Hintergrund. Der Bruder Nummer 1 stammt aus einer wohlhabenden Familie mit Beziehungen zum Königspalast. Anka hätten sie wohl als Klassenfeinde gegolten. Pol Pot wird in einem buddhistischen Kloster und einer katholischen Schule ausgebildet. Wie viele, die später zur Elite der Roten Khmer gehören, bekommt er ein Stipendium für ein Studium in Frankreich. In Paris kommt er mit kommunistischen Ideen in Berührung. Nach der Rückkehr nach Kambodscha schließt sich Pol Pot den Kommunisten an und kämpft im Dschungel. Bis fast ganz zum Schluss des Regimes bleibt er im Hintergrund. Auch aus strategischen Gründen. Geheimorganisationen sind schwerer angreifbar. Denn die Feinde lauern aus Sicht der Roten Khmer überall. Man nennt sie Mikroben und spricht davon, das Übel an der Wurzel ausreißen zu müssen. Es ist besser, 10 Menschen irrtümlich zu verhaften, als einen Schuldigen laufen zu lassen. Ja, wenn man dann über die Roten Khmer liest, dann fallen Sätze, in denen es dann um Abschlachtungen geht und in denen willkürlich Brillenträger ermordet werden. Und das evoziert natürlich Bilder, ich weiß nicht, als würde jemand durch die Kooperativen laufen mit einer Axt und die Leute zerhacken, die nicht dem Steinzeitkommunismus folgen. In Wirklichkeit ist es so, dass die Gewalt im Verborgenen stattfand. Und wer ein Vergehen begangen, wurde abends oder des Nachts abgeholt und dann in so ein Gefängnis gebracht. Eines der gefürchtetsten ist Tuol Sleng, ein früheres Schulgebäude. Zeitweise leben hier bis zu 24.000 Gefangene. Wer hierher kommt, hat so gut wie keine Chance zu überleben. Bevor die Gefangenen ermordet werden, werden sie grausam gefoltert. Mit Elektroschocks, Stöcken oder brennenden Zigarettenstummeln. Sie müssen zugeben, für den vietnamesischen Geheimdienst, den KGB oder die CIA zu arbeiten. Viele wissen nicht einmal, was das ist. Aufgrund dieser ganzen Produktion, dieser vielen Geständnisse und des ganzen Verwaltungsapparates, der dahinter stand. Und man war auch bemüht sozusagen um Effektivität. Bei der Ermordung wurden die Leute nicht erschossen zum Beispiel, sondern man nahm Knüppel und Äxte, um Material zu sparen und solche Sachen. Die Wächter haben oft Todesangst, selbst in der Zelle zu landen. Denn das Regime wird immer paranoider. Nicht nur das neue Volk lebt jetzt gefährlich, sondern auch das alte. Bis 1977 verfolgt man vor allem die Stadtbevölkerung und Anhänger der alten Regierung. Doch dann treten auch andere potenzielle Feinde in den Blick. Die Landbevölkerung, Kader, auch hochrangige Funktionäre und Mitglieder des Zentralkomitees. Langsam kommt ans Licht, dass man die Vorgaben des Vierjahresplans nicht erfüllen kann. Die Schuld gibt die Partei nicht dem eigenen Wirtschaftssystem, sondern konterrevolutionären Elementen. Die Säuberungen erweisen sich als fatal. Denn so ist der Parteiapparat geschwächt, als es Pol Pot auf einen Krieg mit dem Nachbarland Vietnam anlegt. Pol Pot dachte, dass er sozusagen stark genug ist, einen Krieg mit Vietnam anzufangen und diesen südlichen Teil Vietnams wieder zurückzuerobern. Aber als er dann diesen Krieg provozierte und Vietnam dann einrückte, waren die Vietnamesen selbst überrascht, wie leicht sie in Kambodscha einrücken konnten. In nur 3 Wochen besetzen die Vietnamesen Kambodscha. In ihren Reihen kämpfen auch viele frühere Anhänger der Roten Khmer. Als die Panzer 1979 in Phnom Penh eintreffen, finden die Soldaten eine Geisterstadt vor. Die Anführer der Roten Khmer fliehen nach Thailand, darunter auch Pol Pot. Er und sein Außenminister Ieng Sary werden 1979 in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Doch die meisten Täter werden nie zur Rechenschaft gezogen. Auch in jüngster Zeit besteht das Regime in Kambodscha zum Teil aus ehemaligen Anhängern. Heute verdient das Land an den Verbrechen der Roten Khmer. Oft wird dabei ein Tourismus des Grauens bedient, findet Daniel Bultmann. Es geht um eine Skandalisierung und es muss möglichst spektakulär und irgendwie abgefahren rüberkommen sozusagen, dass man dann da Pol Pot-Sandalen und solche Sachen ausstellt und versucht alles auszuschlachten, was irgendwie mit den Roten Khmer zu tun hat. Während des Regimes wusste der Westen wenig von dem Schrecken in Kambodscha. Viele Linke sympathisierten mit den Roten Khmer und taten Berichte über ihre Verbrechen als Gräuelpropaganda ab. Erst nach dem Sturz der Roten Khmer wurde weltweit bekannt, was wirklich geschehen war. Rittipan flieht 1979 nach Thailand, später nach Frankreich. Heute schreibt er Bücher und dreht Filme über die Roten Khmer. Und er fühlt sich immer noch schuldig, überlebt zu haben. Ich bin heute nicht deshalb am Leben, weil ich stärker, solider oder intelligenter bin als andere. Ich bin noch am Leben, weil andere mir geholfen haben. Vielleicht habe ich sogar ihren Platz eingenommen. Ich finde es wichtig zu erzählen, wer sie waren. Deshalb mache ich Filme über diese Verbrechen. Sie hörten Die Roten Khmer, Kommunismus und Genozid in Kambodscha von Elsbeth Breuer. Es sprachen Hemmer Michel, Friedrich Schloffer und Christian Baumann. Technik Roland Böhm, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.